Tag hier, du Landstuhler. Folge 250 von meinem Unterwegsfeed. Bin im Auto unterwegs. Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. 3. Dezember. Hab's Auto gerade aus der Garage geholt. Waren es 3,5 Grad. Ja, jetzt haben wir 1,5. Ich nehme euch auch mal so ein bisschen wettermäßig mit. Jetzt 10.53 Uhr. Es hat geschneit in Heddesheim. Ja, ist auch was Besonderes, was man erwähnen kann, weil normalerweise hier an der Bergstraße, beziehungsweise halt, wir sind hier nur in Anführungszeichen auf 90 Meter, haben wir normalerweise sehr, sehr selten Schnee. Ich habe auch schon Winter gehabt, wo meine Winterreifen keinen Schnee berührt haben, weil genau an dem ähnlichen Tag, wo es geschneit hat, war noch Fahrgemeinschaft und der Norbert ist gefahren. Ah, ich mag auch übrigens, wenn der Norbert fährt, weil da ist das Auto schon schön warm, der hat auch eine Standheizung. Deshalb wir haben hier auch so eine Liste. Hatten wir früher, gibt es auch eine Webseite, fahrgemeinschaft.de, kann ich euch mal sagen. Wenn man mit mehreren Leuten unterwegs ist, aber zu zweit braucht man das nicht, mit so Bonussystem, wer wann gefahren ist. Und Norbert, der alte Controller, ja, der führt diese Liste. Und wir fahren jetzt schon Fahrgemeinschaft seit 2006, darf ich gar nicht erzählen. 11 Jahre lang dasselbe Gebabbel her und da bin nicht ich gemeint. Da habe ich gesagt, na, wer so ein feiner Kerl, ist geil. Sieht man öfters als sei Frau, sagt er immer. Also mindestens mindestens eine Stunde haben wir normalerweise. Das heißt, früher war es noch so, das heißt, er ist immer im Winter gefahren, weil das Auto schon warm war und ich bin immer im Sommer gefahren, weil ich eine Klimaanlage hatte und das war, wie gesagt, relativ lustig, ja, weil dann so mal, ja, wie oft muss ich noch fahren? Und dann kamen so Zahlen wie, 30, 40 Uhr. Also wie gesagt, das kurz zum Wetter. Bin jetzt aus dem Ort raus, gucke normalerweise immer auf meinen Lieblings-Nahtrainingsberg, Weißer Stein, sieht man nichts. Also ist sehr, sehr neblig, ist jetzt 0 Grad, immer noch so ein bisschen sogar leichter Schnee auf der Straße. Bin aber unterwegs, wollte mal wieder Unterwegs-Feed raushauen, so als Zwischenfeedback, hat die, seit letzter Folge, vorgestern, gab es ja schon was Neues, hat sich ja was ergeben, ist auch in Anführungszeichen ein kleiner Test, und zwar mal erstes Thema, oder man sollte vielleicht, gibt ja kein Kapitelmarke, weil ich schon während der Autofahrt nicht mein Handy bedienen darf, nicht nur, dass es sehr gefährlich ist, kostet auch Geld, 100 Euro, ein Punkt. Die Arbeitskollegin ist erwischt worden und zwar hat sie es im Stau in Mannheim in der Stadt in der Hand gehabt. Ja, hat aber vergessen, dass die Polizei auf der S-Bahn-Schiene gefahren ist und die haben sie mal schön abkassiert. Schön 100 Euro, einen Punkt. Also deshalb, wie gesagt, ist schön gestartet. Ich bin dann erst losgefahren, ist neben dran. Oh, als alter Profi. Da habe ich leider, das hört man wahrscheinlich nicht, die Benachrichtigung stumm geschaltet, aber könnt ihr mal verzeihen, weil das ist ein Audiotest. Ich nehme gerade auf mit meinem neuen Handy, Huawei P10, habe ich mir geholt, habe das rote Lavaniermikrofon dran, habe auch heute erst die SIM-Card gemacht, war also gestern noch mit meinem alten Handy biken. Das heißt, ach, hier gibt es ein bisschen Bike-Content, Handy-Content und wo es heute hingeht, dann nehme ich euch mit. Heute nehme ich Highlight in Karlsruhe. Aber machen wir mal rein. Ob es hier in meinem Personal Podcast Reihenfolge gibt, da wird sowieso immer mit Überschwungshandlungen von einem Thema als andere Thema gewechselt. Aber ja, das schläft man auch nicht in beim Hören. Das heißt, Huawei P10 habe ich mir sehr günstig am Montag geschossen. Und zwar habe ich die ganze Zeit wirklich, ihr wisst ja, ich kann mich hier sehr lang mit diesem Thema beschäftigen, zwischen Huawei P10 Pro, Mate und im Normale in einer Entscheidungsmatrix überlegt, was ich machen soll. Und entscheidend war in Anführungszeichen, Streuauto kommt. Entscheidend war jetzt nicht der Preis, wenn ihr wieder denkt, altes Sparbrötchen hat nur zugeschlagen wegen Ding, sondern ich erzähle euch mal ein bisschen was. Ist ja auch gleich der Lernpodcast. Also wie gesagt, Apple hatte ich keinen Bock, habe auch dienstlich hier ein iPhone. Bleib in meiner Android-Welt, wollte definitiv mal ein bisschen was Kleineres haben. Ich habe hier das Motorola Nexus 6, habe ich ja schon mal erzählt. Schön Custom-ROM, Pixel-Oberfläche, 4K, Route, Werbeblocker drin. Also alles sehr, sehr nice. Deshalb konnte man, obwohl das Gerät, glaube ich, schon 2-3 Jahre ist, relativ gute mitleben. Aber die Kamera hat mich halt ein bisschen genervt, weil man macht ja schon immer gern gute Bilder. Und die vom Huawei ist ziemlich gut. Und deshalb dachte ich, ach komm, die Mutter soll so langsam jetzt mal Smartphone kriegen, ist die Idee von meinem Vater, sie ist nicht so begeistert. Deshalb habe ich ihr mal mein altes Nexus 4 mal ingerichtet. Ja, sie kommt ganz gut zurecht. Natürlich als Deal konnte sie offiziell immer noch ihr Telefon behalten, aber jetzt will sie halt doch so ein bisschen WhatsApp und so ein paar Bilder und so. Ja, und es wird, wie gesagt, die SIM-Card auch vom Telefon umgemacht. Und dann dachte ich, ach komm, kann man auch der Mutter das alte Handy vererben. Und oder der Vater kriegt oder die tauschen oder so. Und dann dachte ich, ach komm, gucken wir mal, was preismäßig ist. Und es gab fürs PC einen wirklich guten Preis mit einer Speicherkarte im Mediamarkt, 349 Euro. Und das ist echt top für das Gerät, also neues Gerät. Und ja, habe ich mir sogar online geklickt und abgeholt im Mediamarkt. Ging ruckzuck. Also wie gesagt, kann man, was heißt empfehlen? Normalerweise bin ich schon nie im Mediamarkt Saturn oder so, aber wenn man schon mal was weiß, ist es das geworden. Letztlich der Unterschied war eigentlich doch, also wenn man sich ein bisschen so im Detail mit beschäftigt, also es gibt noch das Mate, das ist selbe Preisklasse, halt ein bisschen abgespeckt. Das hat zum Beispiel einen Vorteil, das hat wirklich Dual-SIM. Das heißt, da müssen wir genau lesen, wenn er als Option nur diesen Dual-SIM haben wollte. Ich habe mir das irgendwie eingeredet, ich brauche das. Aber am Schluss ist mir aufgefallen, eigentlich habe ich EU-Flat und wenn ich wirklich nur im krassen Ausland unterwegs bin, will ich eigentlich gar nicht mit meiner anderen Nummer erreichen. Da kann man ein bisschen Pause machen und man holt sich, wie gesagt, so ein LTE-Extender oder so. Da dachte ich, ach komm, brauchen wir dieses Dual-SIM doch nicht. Und ja, das Mate hat auch kein 5 GHz WLAN und kein AC. Und für das, dass ich so mich WLAN Hightech-mäßig mit 200 Euro Access Point hier aufgerüstet habe und mal 400 Mbit, die es momentan leider bei der Unity nicht mehr gibt, die haben runtergedrosselt auf 200, dachte ich, ach komm, besseres WLAN und Kamera und so. Habe ich mich da am Schluss fürs PC gemacht. Bericht folgt. Ich muss jetzt noch ein paar neue Kabel shoppen. Also hat jetzt hier USB-C. Da werde ich noch ein paar Kabel shoppen und Hüll brauche ich noch und deshalb, wie gesagt, heute ist das erste Mal unterwegs. Da hole ich euch mal ab, wo geht's hin. Also unterwegs geht es jetzt nach Karlsruhe. Das sind von mir noch 60 Kilometer. Temperatur ist jetzt auf minus 0,5 gefallen. Bin auf der A5 unterwegs. Ja, Speed 120, oh, kein Stress, mal jetzt vielleicht mal ein Tempomat drin. Die Leute fahren noch relativ human. Gucken wir mal, ich habe jetzt noch das Navi aus. Ich denke mal, Stauber hier Kenner. Treff mich dort mit Ralf Nebensprechen und mit Daniel Brombeerfalter 4812 und sein neues, ich habe schon gehört, Krümelmonster war es nicht. Oh, ich muss gucken, ob ich das heute schon gleich hochlade, dann kriege ich gleich meine Strafe. Auf jeden Fall, Shownotes gibt es hier ja keine, ist hier unterwegs Feed. Aber wie gesagt, er hat es ja in sein normaler Feed eingebaut. Fand ich cool, war ein cooles Gespräch. So geführt hat oder so. Also Abo-Pflicht. Aber was heißt Abo-Pflicht? Die habe ich sowieso schon drin, weil ich jetzt momentan nur eine normale Feed habe. Ja, nee, im Funheim-Gruppe, das sind die Podcaster hier Rhein-Main-Gebung und so, haben wir ja wohl überlegt, ach, man könnte sich mal wieder treffen. Gab kurzfristig ja Post Karlsruhe und Karlsruhe war ich noch nicht und auch noch nicht auf dem Weihnachtsmarkt und nette Leute treffen geht immer. Und deshalb, Treffpunkt ist 23:30. Ich werde wahrscheinlich ein bisschen zu spät kommen. Wenn ich aber die Podcast-Aufnahme hier beende, werde ich mal ein bisschen Pedal to the Metal machen. Und dann kann man ein bisschen Zeit aufholen. Bin mal gespannt, wie der Weihnachtsmarkt so ist. Muss man halt auf jeden Fall aushalten, weil Weihnachtsmarkt ist ja dann schön, wenn es dunkel wird. Ja, mal gucken, ob man vielleicht noch ein bisschen Kulturprogramm kriege oder so. Oder einfach nur so ein bisschen quatschen und Kaffee trinken und wie auch immer. Ich habe gestern kurz, wenn er mich auf Twitter verfolge, jo, gesehen, ich war ja auf dem Weihnachtsmarkt, also Glühwein und so geht mir ja gar nichts, gar nicht in. Ich muss auch dringend abspecken, komme ich gleich wieder dazu. Und da habe ich mal Eis reingegönnt. Deshalb heute wäre ich bei Cold Brew Coffee, falls es das in Karlsruhe gibt. Oder irgendwas anderes Kaltes oder Eis. Aber vielleicht kommen wir ins Geschäft und können uns Eiskaffee setzen. Aber momentan erst mal frühstücken. War heute Gott sei Dank so schlau. Ich habe heute Morgen schon vorgekocht, weil sonst gibt das heute nichts mehr. Ich war nämlich gestern, noch nicht abends unterwegs, sondern auf dem Weihnachtsmarkt. Deshalb, kommen wir mal ein bisschen ausführlicher hier. Habe hier noch mein Datenvolumen. Heute vorletzter Tag, habe ich schon in meiner Folge erzählt. Bin jetzt Telekom Prepaid und als Willkommen-Bonus gab es jetzt 10 Gig Volumen, also plus das Ende Gig noch. Hat gestern 3,7 Gig verbraucht. Hauptvolumenkiller war Instagram. Habe ich hier, wie gesagt, gespart, so Fitnessvideos und so. Das zieht halt wirklich. Also finde ich eine Schweinerei, dass man diesen automatischen Video-Player nicht abschalten kann. Also das zieht wirklich Volumen ohne Ende bei alles andere, was ich so habe. Gut, Facebook ist noch relativ groß, hält sich eigentlich im Rahmen. Also bleibt mal spannend, ob ich mit meinem Gig da auskomme. Wenn nicht, wie gesagt, stelle ich auf das andere um. Muss man einfach, wie gesagt, mal testen. Das heißt, gestern war Biken angesagt, Mountainbiken im Winter in der Kälte. 11 Uhr war Treffpunkt in Neustadt. Location auf Nachfrage kann ich gerne mal geben. Was ich dort immer geil finde, ich habe es kein Bild gemacht, und zwar gibt es dort geht es praktisch so ein bisschen in den Wald, und vorne dran war noch so Aldi Gerberei oder irgendwie was. Und da sind Wohnanlagen gebaut und die sind echt geil. Also unten im ersten Stock ist Parkplätze überdacht oder in Anführungszeichen Garage, dann verschiedene Wohnungen, stellen euch Industriegebäude vor, mit Dachterrasse, vorne dran war Löschwasserbecken oder irgendein anderes Wasserbecken. Das ist als Teich hergerichtet. Also wirklich geil. Also wenn ich mal im Lotto gewinne, würde ich mir alles Industrie den kaufen und umbauen. Weil das war wirklich verschärft, ob man sich da irgendwie als Mieter inquartieren kann oder so. Keine Ahnung. Würde ich vielleicht mal als Alterswohnsitz mal gucken. Aber ich befürchte, wenn ich da mal in Rente gehe, Entschuldigung, muss ich auch mal gucken, ob ich da noch so ein bisschen Mountainbike. Getroffen haben wir uns mit Markus und mit Andy. Andy ist ja ein bisschen älterer Jahrgang und so, sehr, sehr guter Techniker und auch Fitness sehr, sehr gut. Normalerweise sind wir immer so gleich auf und so. Und, also nicht technisch, also bei der Abfahrt, sondern diesmal kommt gleich, was hat sich so verändert. Also meine letzte Mountainbike-Fahrt war am 7. November. Und seitdem habe ich mal bescheidene 5 Kilometer zugenommen durch Weihnachtsfutterei und so unnötige Sachen und nicht genug gegessen. Hält sich auch relativ hartnäckig. Also muss ich auf jeden Fall sehr, sehr dringend dran gehen. Bin ja auch die Woche mal eine Stunde zu Fuß gegangen, so 6 Kilometer, sind ja bei Strava. Hab's Knie gemerkt. Also wie gesagt, wer rastet, rostet, stimmt also wirklich. Und also nicht nur 5 Kilo mehr drauf. Rucksack war relativ gut voll. Ach, diese Witterung mit Schnee und so. Aber das Allerkrasse war, entweder Luft im System oder die Bremse reagiert auf kalte Temperatur. Wir sind bei -3, sind wir losgefahren. Die hat geschleift. Das heißt, ihr müsst euch so vorstellen, ich bin mit Widerstand gefahren, nicht nur berghoch, sondern auf der Ebene. Und dann ging es Trail hoch. Also ich habe meinen Maximalpuls und den Durchschnittspuls, wie gesagt, poste ich später mal auf Twitter, stimmt, kann ich eigentlich schon machen, weil ich schon keine Shownotes habe, haue ich danach immer noch so ein paar Bilder in Twitter raus. Das war wirklich übelst, weil, habe ich ja schon mal erzählt, wenn du Trail hochfährst mit deinen Steinen, brauchst du halt sehr viel Impulsenergie und richtig Kraft und zermürbend, und du musst halt mal, damit du über die Steine oder die Wurzeln drüber rollen kannst, ein bisschen mehr Speed geben. Du musst halt auf die Pedalstellung achten und so. Also das ist technisch und auch vor allem konditionsmäßig nicht ohne. Und wenn dann natürlich, gerade wenn du so reintrittst und du willst über deine Steinrolle, wenn es danach noch so bremst, oh, brutal. Gibt auch ein Video und so. Also ich war not amused. Zum Videothema. Habe wieder eine neue Halterung bestellt, die kam wieder kurzfristig, wo wieder falsch dran geschraubt. Also ich sage zu dem Thema nichts. Also da bin ich ja noch mehr Profi als beim Podcast. Aber wie gesagt, ich arbeite dran. Muss auch mal gucken. Was heißt arbeite dran? Ja, vielleicht sollte man sich einfach mal ein bisschen Zeit nehmen und Muse und halt nicht immer alles, jetzt kommt eine Message, eine Deep Message, ja, als selbstverständlich hinnehme. Ja, ist halt alles nicht so einfach. Muss man sich alles halt ein bisschen mit beschäftigen und auch ein bisschen Zeit investieren. Deep Message beendet. Sind wie gesagt, der Trail holen wollten auf die Hohe Log. Also Hohe Log ist bewirtschaftet das ganze Jahr. Schöne Hütte mit schöner Aussicht und so. War wie gesagt wichtig, dass wir gedacht haben, komm, es ist so kalt, -3 Grad. Wir brauchen auf jeden Fall was zum Aufwärmen. Geplant waren mindestens eine Abfahrt oder zwei. Von den Klamotten, jetzt kurz ein bisschen im Detail. Also ich hatte warme Wintersocke an. Mein normaler Mountainbiker-Schuh, dann habe ich mal relativ günstig Thermohose geholt von der Firma, wenn es interessiert, kann sich melden. In Anführungszeichen nur 34 Euro. Wer weiß, was ein Gore-Bike-Thermohose kostet, jenseits der 120 Euro, weiß, nicht Sparbrötchen, aber einfach mal getestet. Hose fand ich absolut okay, also auch mit dem Einsatz. Dann drüber Funktions-T-Shirt und auch von derselben Funktions-T-Shirt, dann ein Langarm-Shirt, Decathlon und auch noch die Jacke von der Firma. So bin ich hoch. Also die Guideline ist so leicht fröstelnd losfahren. War wirklich okay. Die Handschuhe haben mich ein bisschen enttäuscht. Ich habe ein paar Gore-Bike-Handschuhe mehr organisiert, aber kein Winterhandschuh, weil die sind auch relativ teuer. Die waren ein bisschen zu kalt. Also du bist losgefahren mit kalten Finger, wenn du so ein bisschen geschwitzt hast, was relativ schnell ging, weil es ging ja gleich in den Trail hoch. War es warm, war es okay, so von der Feuchtigkeit, also gegen Ende der Tour, waren sie okay. Sie waren zwar nass, aber konnte man mit leben. Und wie gesagt, deshalb habe ich mir aber auch noch ein paar neue Winterhandschuhe organisiert. Also wie gesagt, gleich Fehler erkannt, Fehler ausgemerzt. Ja, ging hoch, ihr müsst euch so vorstellen, es war ein bisschen nass, ganz normaler Weg. Und je höher du kamst, leichter Schnee, bisschen mehr Schnee. Ja, und ganz oben überall 500 Meter, richtig schön fett, 7, 8 Zentimeter Schnee. Schön durch Schnee gefahren und so. Natürlich ein bisschen anstrengend und so, war wirklich sehr, sehr nice. Es gibt auch Video davon und so. Also wie gesagt, hat mir sehr gut gefallen. Ob auf der Hohe Log war natürlich viel Wanderer, war auch schon ein bisschen voll. Wie gesagt, war Samstag, ich denke mal, wir waren so Viertel und 12, waren wir auf der Hohe Log. Haben wir dann gleich Pelzerblatt habe ich gegessen, die anderen waren nicht so hungrig. Der Markus hat ein Schwadema-Brot gegessen, Schwadema-Brot, das ist das, was die Oma auch so gern isst. Wird euch jetzt grüßen, wenn sie dabei wäre. Oma sehe ich am Dienstag bitte. Dienstag ist mal wieder Feuerwehr angesagt. Und ich habe Sauma, Brotwurst, Kraut und Brot und Andy natürlich vorbildlich mit der Pellkartoffeln und Quark und so. Ja, ich denke, wir sind so dreiviertel Stunde eingekehrt, haben uns dann schön warm angezogen. Was heißt angezogen? Dieselbe Klamotte Witter, also nicht eine extra Schicht. Und dann ging es zur Abfahrt und Abfahrt war Andy-Style. Also wie gesagt, Andreas ist mal 50 schon oder Ü50. Und sehr guter Techniker und er fährt auch gerne so technische Trails und er kann auch Umsätze, also Umsätze ist in Spitzkehren. Du blockierst die Vorderradbremse, neigst dich praktisch nach vorne und gibst halt im Rad so rechts einen Kipp, also setzt so 45 oder 90 Grad rum. Muss man halt geübt haben, ist halt so ein bisschen Überwindung, weil wie gesagt, du bist halt schon am Hang, bergrunter im schlechten Gelände und dann halt noch das Mountainbike bewusst nach vorne aushebeln und rumzumachen, ist viel Kopfsache, muss man halt üben. Ich und Markus können es nicht, wollen auch nicht. Also bei uns ist es immer lustig. Ich muss euch so vorstellen, wir fahren auf die Spitzkehre zu, Andi macht vorne die Bremse zu, geht so ein bisschen über den Lenker, dann setzt er um und fahrt weiter. Und wir kommen dort an und balancieren und gurken doch rum und rechts. Also rechts rum kann ich es relativ gut, links ist gar nicht so meine Seite. Und wie gesagt, relativ lustig. Und also der Weg, den wir runtergefahren sind, da war schon Andi. Also es war praktisch der sogenannte Treppenweg. Wer es interessiert, kann auch mal googeln. Ist selbst im Sommer nicht ohne. Also wirklich landschaftlich und zum Wandern her wirklich sehr, sehr nice. Und ist halt wirklich nur Stufe und nur Äste, nicht ohne. Ja, manche kann schon springen, manche kann schon nicht. Die sind wir runter, stellen es euch vor, im Schneefall, mit Schnee, manchmal direkt über Schnee, manchmal war ich Spur rausgefahren. Aber war schon ein bisschen krass. Und ihr wisst ja, ich will das jetzt sagen, dass ich traumatisiert bin. Entschuldigung, trockener Mund, ich habe jetzt auch keine Klimaanlage hier an und so. Ja, alles für die Qualität des Podcasts. Und da dachte ich, jetzt auf die Map lehnen und so. Aber du, war ganz gut, wie die anderen mal sagen, Geschwindigkeit stabilisiert. Fahrtricks und so konnten die Kollegen mir nicht geben. Kann ich euch jetzt eigentlich auch nicht geben. Mehr Hinnebremse statt vorne, Geschwindigkeit stabilisiert, vielleicht doch nicht so viel mache, einfach locker sind, Protektoren anziehen, Helm auf jeden Fall. Ging gut, also Ergebnis zurecht, sturzfrei. Jetzt nichts Kritisches, wo man sagt, noch mal Glück gehabt und so. Natürlich ein paar Sachen, wirklich dann zu Fuß gegangen und so, Safety first. Ja, und dann sind wir dann den Treppenweg runter. Wie gesagt, war eher so für den Andy, war wie gesagt sehr, sehr nice. Ein paar haben wir noch getroffen, gab es auch so ein bisschen Respekt, wie wir unterwegs waren. Ja, war wirklich eine schöne Tour. So von den Daten nicht mal so krass, 408 Höhenmeter, 9 Kilometer. Ich glaube, die Gesamtzeit war 3 Stunden. wobei vielleicht 2 Stunden Fahrzeit. Vom Schnitt her war es ganz okay. Ich habe mich gewundert, wie ich die 330 km/h per Stunde geschafft habe. Ich hätte eher gedacht, ich war nicht so schnell unterwegs. Dismo keine Route vorher ins Edge 18, mein neuer Radcomputer reingeladen. Dafür zeichnet der jetzt aber auch nicht nur Herzfrequenz auf, sondern auch Temperatur. Das heißt, ich habe dann wirklich auch mal die Temperatur über die Höhe gelegt oder halt auch die Höhe über die Trittfrequenz und so. Da gibt es ein paar relativ gute Auswertungen, kann ich euch mal zeigen. So, rein von der Fahrtroute bin jetzt hin Heidelberg. Jetzt kommt gleich noch Bruchsal. Ich werde jetzt mal passiv auf die rechte Spur gehen. Ich finde den Aigo hänge mit 120 und noch ein bisschen Gas geben Karlsruhe. Gucken wir mal, hier sind noch 36 Kilometer. Von hier wären Stuttgart 109, Basel 227. Das ist übrigens auch die Strecke, wenn es Richtung Feldberg geht, hat man Achmo gemacht an Silvester. Also wenn Feldberg wirklich gut die Wettergarantie hat oder so, Stichwort Schneeschuhwandern, kann man auch, wenn du ein bisschen Glück hast und es ganz lang kalt und geschneit hat, auch hier so ein bisschen im Odenwald machen. Aber wenn schon, wie gesagt, wenn man noch zu zweit unterwegs oder wenn man jemanden kennt, muss man Norbert fragen, der hat auch Schneeschuhe. Das kann man halt mal machen. Das ist wirklich 2,5 Stunden. Morgens hin, bisschen Schneeschuh wandern und abends wieder zurück. Schöner Tagesausflug, zwar 4 Kilometer und so. Aber lohnt sich. Was ich nicht lohnt, aber was ich erst mal gemacht habe, ist, wenn man Schneeschuhe sich ausleiht, da ist man dann doch so zu sehr eingegrenzt, dass die um 16 Uhr praktisch zurückgegeben werden müssen. Und da ist man mit eigenen Schneeschuhen, kosten ja auch nicht die Welt. Ich glaube, meine waren vom Discounter, vom Aldi, nicht verkehrt. Also wie gesagt, braucht man jetzt nicht die super Sache. Insbesondere in meiner Gewichtsklasse gibt es auch sowieso nichts. Und ja, so super sind die Wege jetzt nicht. Also wie gesagt, wenn wir mal in Whistler sind oder so oder in Kanada oder richtig in der Alpe, durch das Meer. Bei uns im Feldberg, wie gesagt, war sehr, sehr nice. Das haben nur kurze Geschichte. Haben wir, glaube ich, mal sogar am Neujahr gemacht. Da war wirklich noch brutal Nebel. Bei uns nur scheiß Wetter vorhergesagt. Und gibt es auch Bilder davon. Und wie gesagt, Feldberg war the best Wetter ever, ever, ever, ever. Gut, ich war ja echt 2 Monate dort, aber Lohwasser hat, wie gesagt, das beste Wetter. Ja, also wie gesagt, dann habe ich mir aber, also so rein von der Fitness, habe ich nicht nur gemerkt, dass hier das Hinterrad blockiert, dass es im Schnee an der Stadt zu fahren ist. Oh, also die 5 Kilo und die 3 Wochen nicht Fahrrad fahren, oh, war schon Quälerei. Also der Markus ist vorangezogen, selbst zum Andi habe ich Lücke reisen müssen, war schon angestrengt, ja, also... Wollte, wie gesagt, ich hätte übertreiben, habe dann später auf meine Herzfrequenz wo gemessen, oh, heute auch schon mal Maximalwert 181 und auch der Durchschnitt war relativ hoch. War definitiv so ein bisschen Kondition und so verloren. Aber wie gesagt, ich denke mal, ich habe es jetzt gelernt, weniger essen, ein bisschen Gewicht runterkommen und auch noch so ein bisschen fahren. Wie gesagt, nächstes Mal fällt es leider wieder aus, also kein Mountainbike. Ich denke mal, da muss man noch ein bisschen Gas geben. Deshalb, was eigentlich noch viel krasser war, mir hat es ins Kreuz gezogen, also richtige Rückenschmerzen, hatte ich während der Tour schon. Deshalb habe ich nachher gleich gesagt, das ist die einzigste Abfahrt, die ich mache und auch kein Add-on, weil ich habe genau gewusst, es hat zwar wehgetan und wenn ja halt jemand dabei ist, merkt man es in Anführungszeichen nicht. Ja? Aber ich habe genau gewusst, oh, da habe ich noch ein bisschen Spaß damit. Und eigentlich könnte ich noch was trinken. Ich habe hier was zu trinken dabei. Machen die andere Podcaster auch. Ach, Gruß an der Ralf schon mal vorab. Habe heute Adventskalender-Podcast gehört. Da war ja der Schlürfi Marc Litz dran. Das ist mein Mezzomix-Trinkgeräusch. Ich habe auch mal wieder bei der Mutter mal im Schrank geguckt. Die kauft immer, wenn ich komme, so süßes Zeug. Trinke ich aber nicht. Und ich glaube, die ist aber auch schon im Oktober abgelaufen. Aber naja, muss fort. So, jetzt wird die Stimme ein bisschen geölter. Wie gesagt, hat dann Kreuzschmerzen und hat dazu geführt, weil ich wollte eigentlich noch einen kleinen Stopp machen im Stadler. Oh, Bike hätte ich eigentlich noch hier erzählen. Mal gucken, ob vielleicht die doch schon das Cube habe. Aber oh, beim Laufen so Schmerzen, dass ich nur kurz im Decathlon war. Wie gesagt, neues Funktionsshirt geholt. Und ach, ein paar Handschuhe. Was eigentlich beim Decathlon gut ist, also Qualität war bis jetzt okay. Also ihr müsst euch halt drauf gerichten, Markenklamotte und ein paar Sachen merkt man schon. Aber so schlecht sind die Decathlon-Sachen nicht. Die haben sogar 3 Stufen. Also können wir wirklich gucken, für wenig benutzt, oft und regelmäßig. Und auch bei der Thermoklamotte zeigen sie immer an, für wie viel Grad das geeignet ist und so. Ja, also wie gesagt, ich habe ein paar Sachen davon. Ich bin jetzt hier erst in meiner ersten Saison. Ich werde die halt einfach nur testen. Und wie gesagt, wenn sie stinken und das Ding nicht rauskommt, werde ich sofort geschmissen. Werde ich euch irgendwann mal berichten. Aber momentan so sind die BT-Win und die Sache da im Decathlon echt okay. Wie gesagt, habe ich mein neues Langarm-Shirt geholt. Temperaturbereich 0 bis 10 Grad, irgendwie 500. Dann wäre schon mal da, das gibt es 100, 500 und 900. Von der Handschuhe habe ich mir sogar die 900er Handschuhe geholt. Also die sind richtig massiv und dick. Und die kann ich ja auch noch mal, die sind halt so ein bisschen gepolstert. Die kann ich dir vielleicht auch für Schneeschuhwandern, für die Stöcke und so nehmen. Ich denke, ich habe gute Handschuhe von Reusch, glaube ich sogar. Aber dachte ich, ach komm, mache ich jetzt ein Sparbrötchen, nehme ich sie mit, weil das ist halt schon sehr, sehr angenehm, unangenehm, wenn du kalte Füße hast. Und das nächste Markending, was ich mal hole, sind von Sealskin. Das sind Socke. Da kannst du auch mal 40 Euro ablehnen für ein paar Socke. Aber kalte Füße bin ich ja auch ein bisschen empfindlich. Ja, und dann bin ich heim, wie gesagt, Wärmflasche ins Kreuz. Handy war dumm, war ich schon so ein bisschen am Einrichten und so. Bin jetzt in Anführungszeichen auch fertig. Habe mir heute die SIM-Karte drin gemacht. Ging relativ gut. Wechsel kurz Handy-Thema. Und zwar habe ich schon so ein bisschen mit diesem Routen und so schon ein bisschen beschäftigt. Scheint ein bisschen komplizierter zu sein als beim Nexus. Nehme ich mir mal vor. Momentan teste ich erstmal, ob es in Anführungszeichen Sinn macht. Weil, also jetzt neues Android und Schickimicki und Optik und so bräuchte ich jetzt nicht. Habe ich natürlich bei meinem Alten gemacht. A, weil ich es kann und B, weil es geht. Hier hätte ich eher Bock auf Root wegen diesem Werbebanner. Also nicht nur wegen Kontingent, was es dir abzieht, sondern das nervt halt wirklich. Also wenn ihr irgendwo ein geroutetes Gerät habt mit Werbeblocker, ist schon sehr, sehr nice. Gut, dann hätte ich, was war noch? Abends, wie gesagt, normalerweise war Couching angesagt, aber hat sich der Konrad gemeldet zu spontan Weinheim Weihnachtsmarkt. Weinheim, wie gesagt, hier mein Lieblingsort, wo ich auch gern wohnen würde, aber halt, wohl auch gerne hätte es halt, sind nur 5 Kilometer. Und das mit den 2 Burgen und dem schönen Marktplatz und meinem Vanini-Eisladen ist Weihnachtsmarkt. Beginnt jetzt, ist also regelmäßig auf dem Marktplatz. Sehr schön, sehr idyllisch. Wie gesagt, schön kostenlos geparkt. Weißt du, wo es hier abgeht, war jetzt nicht so voll. Glühwein habe ich nicht getestet. Die 2 Jungs haben Glühwein gemacht. Ich war beim Eisstand, ich hatte nämlich Lust auf Eis. Ansonsten, wir wollten zu der Woinemer Brauerei, war ich auch noch nicht, darf man auch Kämpfe erzählen. Hat, wie gesagt, Kraftbiersorte, schön urische Kneipe, bayerisches Essen, auch schöner Biergarten, so ein bisschen im Hof und so. Kann ich in Anführungszeichen auch empfehlen. War ich bis jetzt auch noch nicht, dann haben wir gesagt, ach komm, wir gehen dort essen. Und hey, ein Wunder, das Ding komplett ausgebucht, war sogar was frei. Wir wollten eigentlich sogar noch, nach Mannheim in die Eichbaumbrauerei, aber hey, da habe ich einen Gedankenblitz gehabt und habe gesagt, hey, ruf lieber dort mal an, ob man überhaupt was kriege. War natürlich nichts zu kriegen. Ja, und irgendwann war 4er-Tisch frei, haben wir noch einen Platz gekriegt, heute ein bisschen Lucky-Lucky gehabt. Ja, und dann waren wir dort noch, ich habe Bierprobe gemacht, habe Ochsenfleisch mit Bratkartoffeln und Zwiebeln gegessen. Con hat dasselbe, beide haben ein Bier-Tasting gemacht, also 4 verschiedene Sorte. War wirklich gut, war nice, schön, tschüss, aber jeden war ein bisschen voll, war ein bisschen laut und so. War ganz nice. Ja, also wie gesagt, deshalb kurz verarztet, Mountainbike-Tour im Schnee. Heute ist auch Schnee, wäre auch nice gewesen, aber ich denke mal, ich werde mein Glück nicht herausfordern. Und deshalb, wie gesagt, noch kurz auf den Weihnachtsmarkt. Heute geht's Weihnachtsmarkt. Ich gucke mal, ob ich eine Pause machen kann. Vielleicht noch ein Kapitel hinten dran. Müssen wir mal gucken. Wie gesagt, jetzt freue ich mich schon, Daniel und Ralf zu treffen. Bin mal gespannt, was wir machen. Ob man noch ein bisschen Kulturprogramm hat oder nur Weihnachtsmarkt und nur Quatsche. Und da mache ich jetzt hier mal offiziell mal Pause. Vielleicht auch schon Schluss. Wenn ich wieder Schluss gemacht habe, wissen wir, ich habe es wieder nicht geregelt gekriegt. Und bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Und bis später demnächst. Pause.